Ihr hört die 6. Ausgabe von Radio Ausbruch, eine Sendung für Gefangene, deren Freundinnen und allen solidarischen Menschen. Radio Ausbruch ist ein Versuch. Ein Versuch der Vereinzelung, Isolation und Trennung etwas entgegenzustellen. Ein Versuch, Verbindungen zu schaffen, wo keine sein sollten. Ein Versuch, die Isolation und die Absenz unserer FreundInnen zu durchbrechen. Ein Versuch, die Geschichten hinter den Mauern und Zäunen zu befreien. Ein Versuch, diese Ketten unseres Lebens zu erkennen und ihnen gemeinsam in offener Feindschaft entgegenzutreten. Ein Versuch, Mut zu machen und zu wissen, dass wir niemals alleine sind. Ein Versuch, unsere Wut auf die Welt der Knäste eine Stimme zu geben. Denn sie können vielleicht unsere Hände trennen, aber niemals unsere Herzen. In unserer Vorstellung ermöglicht es diese Sendung unseren Zuhörenden, seien es Gefangene des Knastsystems oder Freundinnen von draußen, diese Sendung als Plattform zu nutzen. Ob für Grußbotschaften, Erfahrungsberichte, Liederwünsche oder einfach nur zum Plaudern. Wir freuen uns über jegliche Beteiligung. Auch für uns ist diese Sendung ein Gefäß, um uns über die Welt der Knäste auszutauschen und festzuhalten, was uns im Kontext der herrschenden Bestrafungslogik beschäftigt. Per Post sind wir unter folgender Adresse erreichbar: Infoladen Rabia, CO Radio Ausbruch, Bachtelstraße 70 in 8400 Winterthur, via E-Mail radioausbruch@proton.me. Und neu sind wir auch auf Instagram zu finden unter @radioausbruch. Alle Infos und Links findet ihr auf unserer Webseite unter radioausbruch.noblogs.org. Radio Ausbruch läuft zurzeit immer am ersten Montag im Monat um 19.30 Uhr auf Radio Rasa, 107.2 MHz, online unter rasa.ch oder auf DAB+. Und jeden dritten Donnerstag im Monat um 19 Uhr auf Radio Stadtfilter, online auf stadtfilter.ch oder DAB+. Le, le, le. خابينه اسمري شيرينه نزانم كيد هابينه ليلي نارينه افجان سلام تجينه اسمري شيرينه Ihr hört Radio Ausbruch. In dieser Folge werden wir euch einen Text der Solidaritätskampagne Dismantle Damon für weibliche Gefangene im besetzten Palästina vorlesen und einen Bericht einer Gefangenen im Damon-Gefängnis teilen. Auch berichten wir über die Situation der angeklagten sudanesischen Jugendlichen an den Außengrenzen Europas. Außerdem geben wir einen kurzen Abriss über den Hungerstreik der Filten 24 und lesen euch ein weiteres Kapitel aus dem Buch Adios Prison vor. Dazwischen natürlich eine Menge Musik. Me habló de sentimientos, dije cállate la boca y pa' dónde vas, préndeme, que eso me provoca, tú no te hagas la inocente que me hiciste sentir poca. Shake it out, que yo nunca he sido tonta, y hago temas raros para que muevas la pompa. Y yo te conviene y a mi lado te comporta, y no es de mí, pero si tú querís la concordia. Que tú vienes, perra, a tratarme de visionaria, llámame entre años que estaré en Isla Canaria. Y wow, perdone que yo no encajo, que a todos le quede claro. Yo con machos no trabajo y dime vos. Esto da mi vuelta, sígueme mirando. Hago que no me doy cuenta. Te fascina que yo mida como unos 60. Gusta todo de mí, no hace falta que me mienta. Yeah. Now I'm living in the fucking hood. Trago día la de esa, en la noche pa' Maipú. Oye, niñita, ¿y quién eres tú? Tú eres un hijo del sistema como muñeca vudú. Porque comento cosas que solo existen en tu cabeza. Yo lo único que jalo por la noche son sus trenzas. Yo prepárame, mi enemigo soy yo, pero más queda. Y uno de mis sueños, además de grila, ser poeta. ¿Qué lo que ¿Qué es lo que con este tágata? Cuando tomo sola mi mente me dice trágame. Ten cuidado, yo no hablo de armas, tengo dágama. Sé que soy tu gata, no necesito que me hable más. Diferente de estar con la gente, yo no tengo nada que hacer pa' que me vean presente. Antes era tímida, se me veía los dientes. Y ahora hablan de mí a mi espalda por mi éxito de frente. Y si hablan de mí, que hablen de mi pelo. Yo no tengo nada contra ti, pero si me toca y te quemo. Yo no te hago la ley del hielo. Eso es por niñito, yo te miro y te congelo. Yeah. Now I'm living in the fucking hood. Trago días la de esa, en la noche pa' Maipú. Oye, niñita, ¿y quién eres tú? Tú eres un hijo del sistema como muñeca vudú. Now I'm living in the fucking hood. Trago días la de esa, en la noche pa' Maipú. Oye, niñita, ¿y quién eres tú? Tú eres un hijo del sistema como muñeca vudú. die drei Schmetterlinge. Anlässlich des vergangenen Dienstags, dem 25. November, werde ich euch hier kurz die Geschichte der Mirabal-Schwestern, auch genannt die drei Schmetterlinge, erzählen. Denn ihre Geschichte ist der Grund dafür, dass der 25. November auf der ganzen Welt als Tag gegen patriarchale Gewalt verstanden und gelebt wird. 25. November. An diesem Tag 1960 sind drei dominikanische Frauen aufgrund ihres Kampfes und Auflehnung gegen den Diktator Rafael Trujillo Molina ermordet worden. Es ist der Todestag der drei Mirabal-Schwestern. Patria, Minerva und Maria Teresa, auch genannt die drei Schmetterlinge. Es waren die letzten Jahre der Diktatur, als die vier Mirabal-Schwestern Teil der Widerstandsbewegung wurden. Die zweitälteste, Minerva, wurde Mitglied des Zentralkomitees der revolutionären Bewegung 14. Juni, die sich landesweit zum Sturz Trujillos organisierte. Obwohl sie inhaftiert, gefoltert und vergewaltigt wurden, gaben sie nicht nach, verrieten nie ihre Verbündeten. Nach einem gescheiterten Putschversuch 1959 wurden die drei Schwestern und ihre Ehemänner erneut verhaftet. Aufgrund von internationalem Druck wurden die Frauen nach einigen Monaten wieder freigelassen, doch Trujillo ließ sie schließlich entführen und ermorden. Als Patria, Minerva und Maria Teresa am 25. November 1960 ihre Männer im Gefängnis besuchten, wurden sie auf dem Rückweg vom Geheimdienst Trujillos in den Bergen überfallen. Die Morde wurden als Autounfall fingiert, doch die Familie ließ trotz des Verbots die Leichen untersuchen und es wurde schnell klar, dass die jungen Frauen misshandelt, erdrosselt und dann in ihrem Jeep einen Steilhang hinuntergestoßen wurden. Es war ein staatlich organisierter Femizid. Mord, weil sie Frauen waren. Widerständige Frauen. Diktator Trujillo verlor im Zuge dessen die restlichen Sympathien seines Landes und aller Nachbarländer. Im Mai 1961 fiel er selbst einem Attentat zum Opfer. Herrschaft bedeutet Gewalt, immer und überall. Ni una menos, nicht eine weniger. Aumenta la cantidad y ahí vuelves. Lo tienes, más quieres. Aumenta la cantidad y ahí vuelves. Dinero, no lo más importante, pero en muchas ocasiones la llave para abrir puertas y llegar a la solución es también una maldición que seduce una adicción. Camino a la independencia. solución y a la vez la maldad. Ich habe diesen Text, welcher am 25. November 2025 veröffentlicht wurde, aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt. Der Text wurde von Dismantle Damon, einer Solidaritätskampagne für inhaftierte weibliche Gefangene im Damon-Gefängnis in besetzten Palästina, verfasst und verbreitet. Das Damon-Gefängnis wurde ursprünglich 1953 als Lager für palästinensische Gefangene eröffnet. Nachdem es im Jahr 2000 geschlossen worden war, wurde es während der zweiten Intifada wieder eröffnet. Das Gefängnis befindet sich nahe Haifa und wurde während der britischen Mandatszeit errichtet. Heute, am 25. November 2025, dem Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, Mädchen und geschlechtliche Minderheiten, möchten wir, Dismantle Damon, die Solidaritätskampagne für weibliche palästinensische Gefangene unsere volle Unterstützung und Solidarität mit allen Widerstandskämpferinnen zum Ausdruck zu bringen. allen palästinensischen Gefangenen, die derzeit in zionistischen Gefängnissen eingekerkert sind, sowie unseren Schwestern, die in den Gefängnissen arabischer Normalisierungsregime und in imperialistischen Haftanstalten festgehalten werden, weil sie sich gegen den andauernden Völkermord und zur Unterstützung des palästinensischen Widerstandes engagieren. Wir, gesamtes Volk in allen Regionen innerhalb und außerhalb des Gefängnisses, im Gazastreifen, im Westjordanland, im besetzten Landesinneren, in Flüchtlingslagern und im Schatat, leisten unsere inhaftierten Schwestern täglich mit Kraft, Würde, Entschlossenheit und Mut Widerstand gegen die Angriffe, die Folter und die physische, psychische und sexuelle Gewalt, die von den Besatzungstruppen verübt wird. Die wiederholten Aussagen von Gefangenen, die seit dem 7. Oktober 2023 freigelassen wurden, ihre abgemagerten Gesichter, die Spuren von Fesseln, Folter und Schlägen, die Anzeichen von erzwungenen Amputationen, ihr psychischer Zustand, die Zahl der Märtyrer, 81 Gefangene, die von den Besatzungstruppen in Kolonialgefängnissen ermordet wurden, vermitteln ein klares Bild von der Gewalt, dem Hunger und der physischen und psychischen Folter, die das zionistische Regime palästinensischen Gefangenen auferlegt. In den vergangenen 2 Jahren haben mehrere palästinensische Organisationen Zeugenaussagen von palästinensischen Gefangenen aus Gaza gesammelt, die nach ihrer Freilassung aus zionistischen Gefängnissen entlassen wurden. In diesen Hunderten von Zeugenaussagen schildern die Freigelassenen detailliert die Misshandlungen, Gewalttaten, Folterungen und sexuellen Übergriffe, die sie erlitten haben. Es zeigt sich die systematische Anwendung von Folter in all ihren Formen durch die Besatzungstruppen. Viele dieser Gefangenen haben mit Mut und Würde detailliert über die sexuellen Übergriffe und Vergewaltigungen berichtet, die sie in zionistischen Gefängnissen erlitten haben. Im jüngsten Bericht des Palästinensischen Zentrums für Menschenrechte, veröffentlicht am 10. November 2025, beschreiben eine palästinensische Gefangene und 3 freigelassene palästinensische Gefangene, alle 4 aus Gaza, die Vergewaltigungen, denen sie ausgesetzt waren. Diese wurden von mehreren Soldaten mit Gegenständen und im Fall einer von ihnen von einem Hund der zionistischen Wachen verübt. Diese schrecklichen Berichte beschreiben jedoch die Realität des zionistischen Siedlerkolonialprojekts, für das Vergewaltigung eine Kriegswaffe ist. Genau wie die in englischen Fabriken hergestellten Drohnen, die Kinder und Frauen imitieren, die in Amerika hergestellten F-35, die Merkavas, die in Deutschland produzierten Teile enthalten, oder die Maschinengewehre, Sprengstoffe, Minen, Granaten und andere Waffen, die in Frankreich hergestellte Komponente enthalten. Die Aussagen ähneln denen von Rasmid und Aisha Odeh, 2 palästinensischen Widerstandskämpferinnen, die 1969 wegen einer Widerstandsaktion zu lebenslanger Haft verurteilt und 1980 im Rahmen eines Gefangenenaustauschs, den der palästinensische Widerstand errungen hatte, freigelassen wurden. In ihren Aussagen, die für die beiden Dokumentarfilme «Tell Your Tales, Little Bird» und «Women in Struggles» aufgezeichnet wurden, schildern die beiden Widerstandskämpferinnen mutig und würdevoll die Folter, Demütigung und sexuellen Übergriffe, die sie während der Verhöre durch ihre Peiniger erlitten. Uns stellt sich die Frage, wie gehen wir mit den Zeugnissen dieser Gefangenen um, die uns erreichen und die mutig über die erlittenen grausamen Misshandlungen berichten? Diese Berichte zeigen, dass Gewalt und sexuelle Übergriffe, einschließlich Vergewaltigung, gezielt als Kriegswaffe gegen palästinensische Gefangene eingesetzt werden, ungeachtet ihres Geschlechts. Ziel ist es, sie physisch und psychisch zu brechen und jeglichen Widerstandswillen in ihnen auszulöschen. Für diese Gefangenen bedeutet zu sprechen, gegen koloniale Gewalt anzukämpfen und den Folgen dieser Folter zu widerstehen. Es bedeutet, die Gräueltaten und den Schrecken des Kolonialismus aufzudecken und die Verantwortlichen zu benennen, um der Straflosigkeit ein Ende zu setzen, die durch einen rassistischen Konsens innerhalb der Kolonialgesellschaft und die direkte Unterstützung imperialistischer Mächte und Normalisierungsregime gewährleistet wird. Ihre Zeugnisse sind kraftvolle Akte des Widerstands gegen eine koloniale und imperialistische Ordnung. Aus diesem Grund versucht das zionistische Regime, ihre Geschichten unsichtbar zu machen, sie zu diskreditieren und unterdrückt diejenigen, die sich trauen, darüber zu sprechen, mit Gewalt. Wir müssen diese Zeugenaussagen weiterhin verstärken und gegen das mobilisieren, was diese Gewalttaten und Folterungen ermöglicht und den Folterern Konsequenzlosigkeit garantiert. Die Fortsetzung des zionistischen Kolonialprojekts und der imperialistischen Politik der Regierungen. Exemplarisch für all die Übergriffe der zionistischen Faschisten folgt die Aussage einer 42-jährigen palästinensischen Frau, die im November 2024 bei der Durchfahrt eines israelischen Kontrollpunkts im Norden des Gazastreifens festgenommen wurde. Die Aussage ist dabei sehr explizit und zeigt ungeschönt die brutale Wahrheit. Es ist uns bewusst, dass für Menschen, die Ähnliches erlebt haben, die folgende Passage schwierig sein kann. Wir sind aber davon überzeugt, dass es wichtig ist, diese Aussage so in ihrer unveränderten Form wiederzugeben. Die Aussagen der betroffenen Personen wurden öffentlich getätigt und in dieser Form auch publiziert. Und wir können und möchten nicht mit unserem Schweigen oder Ausklammern unsere Lebensrealitäten über die der Betroffenen stellen. Im Morgengrauen hörte ich die Soldaten schreien, dass Morgengebete verboten seien. Und ich glaube, es war der vierte Tag nach meiner Verhaftung in Gaza. Die Soldaten brachten mich an einen mir unbekannten Ort, da mir die Augen verbunden waren und befahlen mir, mich auszuziehen. Ich tat es. Sie legten mich auf einen Metalltisch, drückten meine Brust und meinen Kopf dagegen, fesselten meine Hände an das Ende des Bettes und spreizten meine Beine gewaltsam. Ich spürte, wie ein Penis in meinen Anus eindrang und ein Mann mich vergewaltigte. Ich begann zu schreien und sie schlugen mich auf den Rücken und den Kopf, während ich die Augen verbunden hatte. Ich spürte, wie der Mann, der mich vergewaltigte, in meinen Anus ejakulierte. Ich schrie weiter und wurde weiter geschlagen und ich konnte eine Kamera hören. Daher glaube ich, dass sie mich filmten. Die Vergewaltigung dauerte etwa 10 Minuten. Danach ließen sie mich eine Stunde lang in derselben Position liegen, mit meinen Händen mit Metallhandschellen an das Bett gefesselt, meinem Gesicht auf dem Bett, meinen Füßen auf dem Boden und ich war völlig nackt. Nach einer Stunde wurde ich erneut in derselben Position vollständig vergewaltigt, mit Penetration in meine Vagina und ich wurde geschlagen, während ich schrie. Es waren mehrere Soldaten da. Ich hörte sie lachen und die Kamera klicken, als sie Fotos machten. Diese Vergewaltigung ging sehr schnell und es gab keine Ejakulation. Während der Vergewaltigung schlugen sie mich mit den Händen auf den Kopf und Rücken. Ich kann nicht beschreiben, was ich empfand. Ich wünschte mir jeden Augenblick den Tod. Nachdem sie mich vergewaltigt hatten, wurde ich viele Stunden lang allein in demselben Raum zurückgelassen, die Hände immer noch an das Bett gefesselt und ohne Kleidung. Ich konnte die Soldaten draußen Hebräisch sprechen und lachen hören. Später wurde ich erneut vaginal vergewaltigt. Ich schrie, aber sie schlugen mich, wann immer ich versuchte, mich zu wehren. Nach mehr als einer Stunde, ich bin mir nicht sicher, wie lange es genau war, kam ein maskierter Soldat herein, nahm mir die Augenbinde ab und hob seine Gesichtsbedeckung. Er hatte weiße Haut und war groß. Er fragte mich, ob ich Englisch spreche. Ich verneinte. Er sagte, er sei Russe und befahl mir, seinen Penis zu masturbieren. Ich weigerte mich und er schlug mir ins Gesicht, nachdem er mich vergewaltigt hatte. An diesem Tag wurde ich 2-mal vergewaltigt. Ich wurde den ganzen Tag nackt in dem Raum zurückgelassen, in dem ich 3 Tage verbrachte. Am ersten Tag wurde ich 2-mal vergewaltigt. Am zweiten Tag wurde ich 2-mal vergewaltigt. Am dritten Tag blieb ich ohne Kleidung, während sie mich durch den Türspalt beobachteten und filmten. Ein Soldat sagte, sie würden meine Fotos in den sozialen Medien veröffentlichen. Während ich in dem Raum war, bekam ich meine Periode. Dann sagten sie mir, ich solle mich anziehen und brachten mich in einen anderen Raum. Take me back to the good days where a pack of Lays was beshilling. Now I got bills to pay and my whole paycheck is gone in a minute. You won't get it, you got thick bullets. I got tone letters in my pocket. Road rage about to have me committed. Telling me to pay, yo, they'll pay me a visit. Take me back to the good days where we live like birds in the village. The uncle smoking cigarettes, cutting up some pomegranates. Next minute, they're bringing in baskets of it. Cause of that one time you mentioned, bring back that little kid, but don't ever break her spirit. Nah, caffeine and smoke, stimulants and broke. It's what keeps the system afloat. It's making me slow, it's still in my soul. I'm sick of pretending this is a life in the West we're living. I'd rather be struggling for bloody than be asking and counting digits. The fruit tastes like chemicals, the rent price diabolical. Can't help but be political, everyday life makes me critical. The fruit tastes like chemicals, the rent price diabolical. Can't help but be political. This shit about make me. This مش هدنة هدنة خد لك شوف هالصدفة ما حدش ضل في غزة صواريخ نزلة بتضربهن هدنة هدنة هياتني بالغربة عايشين خمسة بغرفة خد لك شوف هالصدفة I love to romanticize how different life could have turned out. What if we, like the seeds in the holy ground, had a chance to be free, grow up, be safe and sound? What if we lived in tribes? What if modern age was a thing of olden times? What if basic needs weren't hard to find? What if bombs were never strikes? What if I stayed home? What if I never got that phone call? Another cousin has lost his life, now his wife raises a kid alone. I had to find out from an IG post. حشروا حالهم زي الشيطان بحكوا عنا شعب جبار سامعين عنا قلب الأخبار هدنة هدنة خد لك شوف هالصدفة ما حدش ضل في الضفة صواريخ نزلت تضربهم هدنة هدنة حياتني بالغربة عايشين خمسة بغرفة خد لك شوف هالصدفة Ihr hört Radio Ausbruch, die Sendung für alle Gefangenen und ihre Freundinnen. We all want peace. We all want ceasefire. We all want peace. We all want ceasefire. Ceasefire now. Ceasefire now. Ceasefire now, ceasefire now. We don't want peace. Take it from me, but I wanna be free. Just a kid trying to be, when will you cease? Yeah. From Gaza to Gattaca, we keep it radical. Where's Tony's morals? I think a sabbatical. How did this catapult slinging my shot? Like it or not, I keep it factual. They killing kids, well, we kick it back and score. Tell me what gives. Are you not mad at all? This ain't gonna swim. I'm jumping in, I'ma be screaming like cannonball. I see more from beneath the smoke than your dreams entail. Dreading hope, I heard their cries when the lights go out. Laughing once, they ain't breathing now. Midsummer dreams on which I've grown. Bleeding out, losing hope. My ancestry ain't once been wrong. You just a disease, don't call this home. Say you'll fight our land, our right till the end of time, until we're all free. From the river to the sea. Trying to be, when will you cease? Say we're born equal, we're bombing our people. Take another life for some profit. Death in custody, another NECBA. While they're lining their pockets, vote for these so-called leaders who always betray us. I guess they're all puppets. Enough is enough with our death and destruction. We fight for peace, love and justice. Fear no man but the one above Rasi. None made of flesh could come and never harm me. No knife could scar me, no bullet could jar me. I fear the Lord, how could I fear armies? With that blood on your hands, I still do my dance. I'm singing my chants right here on my land. These my people worth their weight in gold. Come kill my buddy but can't take my soul. Walk in solidarity, there is no apathy. On invasion day, break the chains, set us free. Speaking some equality, spite of the policies. See us create another shared victory. Yeah, well, it's a craft for peace. Ceasefire and streets, tensions released. It's time to speak, no broken dreams. Let the war cease, we all send it free. Say you'll fight our land, our right till the end of time, until we're all free. From the river to the sea. The other hand ain't taking human life. Say democracy, but given no choice. Freedom of speech, but silence and voice. Hypocrisy reaps, they bombing for peace. No water, no food, got nothing to eat. Actions speak loud, talking is cheap. Ceasefire now, may there be peace. Yo, yeah, many killed by your hand. Way more than you could understand. Even your kids see what you got planned. So I've got my fist up, get off their land. Put up a peace sign, they confiscate. Yell out ceasefire, they take my pay. You can do anything to save your face. I got your name down in history's page. Say our land, our right till the end of time, until we're all free. From the river to the sea. Just a kid trying to be, when will you cease? You can bring us our resistance, justified. Can colonize our hearts. We won't be terrorized. Revolution never dies. أصلي إيدي عالكعبة ما بترك أرضي صهيوني ماسك مفتاحي في إيدي قلبي وسلاحي You better run جايين cowards with guns خايف نحرر هالأرض راجعين ولك هذا فرض Yo 1788 so much pain 1948 ain't shit changed but the names peep the game play the same burn the demons down with flames they're pushing World War 3 for the profit sheet breaking our bodies can't break dreams 2024 beat the drums of war but we don't want your war we won't watch the white guys get bombed we all want peace but the war carries on for how long and why do innocents truly die did a mother have to cry did a father have to curse why news corps sympathize fears for lies but the truth is in the sky when there's nowhere to run and as the smoke clears up they did it to colonize it's genocide ceasefire Free. Ceasefire. Ceasefire now. Ceasefire now. Ceasefire now. Just a kid trying to be, when will you save? Ihr hört Radio Ausbruch, die Sendung für alle Gefangenen und ihre Freundinnen. Einer Flasche Wasser hingesetzt habe, so wie das Erzähler machen, sagt Nummer 6. Dann erzähle ich euch meine Geschichte. Zuerst werde ich euch davon erzählen, wie ich in einen bestimmten Transport geraten bin, denn das führte zu einer Reihe komischer Umstände. Nach den 3 Tage anhaltenden Gefängnisaufständen in Funcalent, Alicante 1990, hielt man mich in Darroca einen Monat unter spezieller Führung. Eigentlich war alles nach wie vor das Gleiche, nur dass ich in Isolierungseinheit einsaß. Von dort aus brachten sie mich runter zu einer Verhandlung nach Malaga mit dem normalen Transport. Sie nahmen mich im Bus mit, der von Barcelona aus fährt. Einer meiner Freunde und ich hatten diesen Prozess wegen dem Tragen von Waffen, die wir bei uns hatten, als sie uns in Valladolid verhafteten. Die hatten Paranoia wegen mir in Malaga, also wandten sie unterdrückende Taktiken an. Am Ende, naja, sah das so aus. Ich musste die Knastuniform tragen, ich hatte keine Matratze und auch sonst nichts in meiner Zelle. Also, sobald ich in den Hof durfte, kletterte ich aufs Dach, zerstörte alles, was erreichbar war. Kacheln, Fenster. Die Bullen liefen vor dem Knast herum wie verrückt. Sie gaben mir mein Zeug und ich kletterte wieder vom Dach herunter, geradewegs in den Bus, der mich nach Almería brachte. Für 10 Tage war ich in der Abteilung für Gefährliche und als sie mich nicht mal mehr da wollten, verlegten sie mich nach Granada. Dort blieb ich für weitere 10 Tage. Es war eiskalt, mit Schnee und allem. Ich fing mir etwas Unerträgliches ein, eine Lungenentzündung oder etwas in der Art. Es war hart, wirklich sehr hart. Es gab einfach keine Scheiben im Fenster und das Klo war direkt daneben. Damit ihr euch eine Vorstellung davon machen könnt. In einer Nacht musste ich aufstehen, um zu pinkeln. Ihr kennt das, wenn es warm und kuschelig ist im Bett und man aber wirklich dringend pissen muss. Und ich war erschrocken darüber, wie viel ich in 2 Minuten pissen konnte. Als es mir anfing, ein wenig weh zu tun, brachten sie mich wieder nach Mekko, um mich von dort aus nach Darroca zu bringen. In Mekko behielten sie mich für 3-4 Tage. Mit Sicherheit war Tapia dort. Ich hatte ihn seit Jahren nicht gesehen. Wir waren fast 1 Jahr zusammen auf den Kanarischen Inseln gewesen. Ich fühlte mich elend, wirklich beschissen. Ich konnte kaum atmen, besonders dann nicht, wenn ich lag. Die meiste Zeit musste ich halb sitzend schlafen und sehr langsam atmen und unter diesen Bedingungen wurde ich verlegt. Ich ging davon aus, dass sie mich am Dienstag nach Darroca verlegen würden, mit dem Van aus Barcelona. Aber Montagmorgen teilten sie mir mit, dass ich nach Pamplona zu einer Verhandlung muss. In den Zellen draußen konnte ich den Franzosen und Campillo sehen, die einzigen beiden, die ich kannte, und auch das nur vom Sehen. Ich bin mit dem Franzosen zusammen mal zu einer Verhandlung nach Darroca gefahren. Das war's aber auch schon. Alle anderen waren Kategorie C-Gefangene, die nach Burgos oder Nanclares mussten. Mein Rucksack ließ ich im Gepäckraum und ich kam in den Käfig, zusammen mit einem Jungen, an den ich mich nicht mal erinnern kann. Sie setzten uns auf die linke Seite in die ungefähr vierte Zelle hinter der vordersten. Noch bevor ich mich setzte, bemerkte ich, während ich meinen Beutel mit Brot und Wasser verstaute, ein paar Sonnenstrahlen auf dem Boden der Zelle, die von der Türe bis zur Wand reichten. Der Gepäckraum stand offen, also konnte man das Licht perfekt sehen. Kurz darauf kam ich zu dem Schluss. Entweder ist das die Verknüpfung zweier Stäbe und das, was ich da sehe, ist der Zwischenraum oder da fehlt die Schweißung. Ich stampfte ein paar Mal an den unterschiedlichen Stellen mit den Füßen auf dem Boden, während ich fest gegen die Mitte drückte und langsam verbog es sich um 2-3 Zentimeter nach unten. Gut, sagte ich zu mir selber und fing mit meinem Zellennachbarn das Plaudern an. Man sah den Lichtstreifen auf dem Boden bis zu dem Moment, kurz bevor wir losfuhren, als sie den Gepäckraum schlossen. Also ging ich davon aus, dass in diesem Bereich nicht viele Rucksäcke liegen konnten. Wie wir später herausfanden, war die linke Seite des Busses halb leer. Das war merkwürdig. Ich kann mich daran erinnern, dass sie normalerweise voll bepackt waren und die Rucksäcke immer hineingetreten werden mussten. Wir brachen vom Mekka auf. Keiner von uns trug Handschellen. Die hatten uns die Bullen abgenommen, als wir in den Bus stiegen. Wir hatten noch nicht mal Madrid verlassen, als ich den Franzosen, der ein paar Käfige hinter mir war, hörte, wie er ein Bein seines Sitzes löste. Es war eines von den hinteren und damit zerstörte er den Boden. Ich dachte, er wäre bei Campillo. Ich rief ihn, sagte, er solle aufhören und fuhr zu meiner Zelle kommen. Er machte sich wieder an die Arbeit, aber ich bestand darauf. Als sie die Türen aufschlossen, sprach ich mit ihm. Schau, hier ist keine Schweißung, es ist also quasi schon erledigt. Falls das Stück bei der Tür gut ist, müssen wir nur noch ein bisschen mehr als eine Handbreit arbeiten. Und schau, es ist verrostet. Wenn wir da noch daran herumsägen müssten, würden wir es nicht schaffen. Ich habe es bei anderen Verlegungen versucht, aber es ist unmöglich, sich durch die Platte zu schneiden. Die Stelle neben der Tür war von dem Wasser, das aus den Ritzen lief, schon brüchig. Auf den ersten Blick konnte man das nicht so gut sehen, weil man zuerst die Verkleidung aus Holz vom Boden entfernen musste. Der Franzose erzählte mir, dass er von der Rocca mit demselben Bus gekommen sei und sie einen Streit mit den Bullen gehabt hätten, weil sie an dem Boden des Gangs herumwerkelten. Sie hätten hinten schon ein Stück der Vertäfelung entfernt, als die Bullen austickten und sie aufhören mussten, weil sie mitten bei der Arbeit erwischt wurden. Da wurden auch jetzt in diesem Moment die Bullen wütend, weil 3 oder 4 der Käfige offen standen und die Leute im Gang ihnen die Sicht versperrten. Deswegen beobachteten sie die Fahrt über den Gang durch das hintere vergitterte Fenster. Es war unmöglich, unter diesen Bedingungen zu arbeiten, also tat ich Folgendes. Ich ließ den Franzosen allein in meiner Zelle und bat alle darum, in die Zellen zurückzugehen und die Türen zu schließen, damit der Gang frei blieb. Ich ging nach hinten zu den Toiletten und fing an, die Landschaft durch das Gitter der Türe zu beobachten. Ich erzählte den Bullen, mir wäre schlecht. Sie hatten mich im Blick und bemerkten, dass der Gang leer war, also entspannten sie sich und setzten sich wieder hin. Die ganze Zeit über schuftete der Franzose wie eine Maschine. Er hatte nur das Stuhlbein, aber als er es durch Vor- und Zurückbiegen herausgebrochen hatte, war es wie ein Brecheisen vorne flach und dünn geworden. Der Sockel des Stuhls war aus Sperrholz. Er war also nicht sehr hart, machte aber einen Mordslärm jedes Mal, wenn ein Stück herausgebrochen wurde. Es gingen ein paar Joints herum und wir baten die Gypsies und andere Flamenco-Begeisterte, ob sie nicht ein bisschen singen könnten, um den Lärm zu übertönen. Alles lief gut. Ihr hättet sehen müssen, wie dieser Franzose gearbeitet hat. Er sah aus, als würde er mit dem Bus kämpfen. Nach einer Weile schaute ich nach, wie die Dinge liefen und unser Freund hatte schon die ganze Platte entfernt. Die anderen Leute gingen erneut in den Gang, um uns zu verstecken, denn der Bereich, an dem wir arbeiteten, lag in der Nähe der Türe und der Franzose war über 1,90 groß und passte nur schwer in den Käfig. Ich musste also im Gang stehen. Wir gelangten zum Blech, entfernten den ganzen Scheiß darauf, es war mit einer Lage Schlamm und Fett überzogen, und sahen, dass da von der Tür bis zur Wand überhaupt nichts geschweißt war und in einem Bereich von etwa 30 Zentimetern nahe der Tür alles rostig war. Wir standen also auf und begannen mit all unserer Kraft in die Ecke der Zelle Nummer 7 zu treten. Der Franzose auf der Platte und ich mit einem Fuß im Gang. Plötzlich fiel der Franzose einfach durch und griff nach den Stühlen und mir, um sich zu halten. Der Boden hatte sich wie eine Sardinenbüchse geöffnet. Wir falteten die Ecke nach unten, das ergab ein perfektes dreieckiges Loch, groß genug, dass sich der Franzose bis zur Hüfte hindurchgleiten ließ, sich bückte und prüfte, wie tief der Hohlraum war. Wenn da irgendwelche Rucksäcke gewesen wären, wäre es schwierig gewesen, die Platte nach unten zu falten. Wir hätten sie alle herausziehen und in einem der Käfige stapeln müssen, aber wie ich gedacht hatte, war dieser Teil komplett leer. Alles lief wie geschmiert. Wir sahen, dass sich die Türe des Gepäckraums einfach von innen öffnen lässt, also entspannten wir uns und dachten über den richtigen Moment für den Sprung nach. Wir mussten das alles in Rekordzeit erledigt haben. Wir waren mehr oder weniger auf der Höhe von Guadarrana. Guadarrana. Guadarrana. Jetzt mussten wir uns überlegen, welches der beste Ort zum Absprung ist und natürlich, wer sich dem Franzosen und mir anschließt. Campillo hatte sich gleich am Anfang angeschlossen. Es kam noch ein anderer Kerl, der fragte, ob er sich anschließen könne. Ich kannte ihn nicht. Er war um die 30 und hatte einen Bart. Ich fragte ihn nach seinem Namen und er sagte, er hieße Vasquez. Er kam aus Huelva. Ich wollte auch wissen, warum er drinnen ist. Er sagte, er hätte ein paar Banken ausgeraubt und wäre dabei geschnappt worden. Gut. Oder besser sogar, großartig. Einer mehr. Später fragte Vasquez, Zelle für Zelle, jeden im Bus, ob er springen wolle. Wir wollten so viele Leute wie möglich, die springen. Auf diesem Weg hätten wir eine bessere Chance gehabt. Nichts. Niemand wollte sich uns anschließen. Also, wie ihr wisst, fuhr der Bus nach Burgos, nachdem er zuerst in Segovia stoppen sollte, dann in Valladolid und komischerweise in Palencia. Wir mussten herausfinden, ob wir in Segovia halten würden. Denn in diesem Fall mussten wir dort springen oder wir taten es nie. Mir gefiel diese Idee nicht, denn Segovia ist eine kleine Stadt und mit sehr wenig hinausführenden Straßen. Ich bevorzugte Valladolid. Sie ist größer und war außerdem mein Territorium. Also ging ich in den Bus auf und ab, um alle zu fragen, ob irgendwer in Segovia raus musste. Es sah so aus, als müsste keiner. Dann fragten wir uns, ob wir nicht vielleicht dort halten müssten, um einen einzusammeln, und dies zu erraten war unmöglich. Ein Typ, einer von den Gefangenen, löste das Problem. Er war genial. Er ging zur Vordertür und sagte zu den Bullen, »Hey Chef, wir müssen in Segovia halten, um meinen Schwager abzuholen. Der kommt mit mir zur Verhandlung in Burgos, oder?« Der Bulle sagte ihm, dass wir nicht in Segovia stoppen würden. Unser Freund beharrte darauf. »Doch, das tun wir, Chef. Mein Schwager muss mit mir mitkommen.« Der Bulle war gelangweilt und entgegnete schlecht gelaunt, »Ich werde wohl besser als du wissen, wo wir halten.« Der Typ war überwältigend. Er machte einen klasse Job. Jetzt wussten wir, was wir wissen mussten. Okay, also direkt nach Pucela. Gut, also ihr wisst, dass Villandula auf dem Weg nach León liegt, ungefähr 15 oder 20 Kilometer vor Valladolid. Der Bus würde also von Süden kommen und durch die Stadtmitte fahren. Das wäre unsere Chance. Weil immer noch eine ganze Weile blieb, bis wir ankommen sollten, schlug jeder die Zeit tot, sich vorstellen, was nach dem Sprung zu tun ist. Ich meine, wie wir uns verhalten müssten, um der Belagerung zu entkommen, falls es nach Plan verläuft. Jetzt erinnere ich mich daran, dass weiterhin Joints im Bus die Runde machten. Ich habe nichts geraucht, dazu war ich zu kaputt und sowieso brauchten wir alle unsere Kräfte, um es zu schaffen. Der Franzose wirkte nicht so, als würde er an diesen physischen Aspekt denken, weil er immer mal wieder einen rauchte. Ich machte eine Runde und versuchte, ein bisschen Geld aufzutreiben. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie nervös ich war. Sie gaben mir 2000 Pesetas, gerade genug für die unmittelbaren Bedürfnisse. Dann redete ich ein bisschen mit Vasquez. Er wollte so schnell wie möglich ein Auto klauen und mit Vollgas aus Valladolid abhauen. Ich sagte ihnen, wo wir standen. Ich bin hier recht bekannt und sobald ich in die Freiheit springe, wird es ziemlich nervig werden. Ich schlug auch vor, uns danach wieder zu treffen. Eine Gruppe von 2 oder 3 Menschen hat mehr Chancen als einer alleine. Und außerdem kannte ich mich aus, sie nicht. Und außerdem, das war das Wichtigste, kannte ich Leute, die uns Unterschlupf bieten konnten. Vasquez blieb bei der Idee, ein Auto zu nehmen und damit abzudüsen. Der Franzose und ich vereinbarten einen Treffpunkt in einem großen Geschäft, um genau zu sein, in der Sportabteilung. Es war klar, dass zuerst jeder Einzelne, der draußen ist, in eine andere Richtung verschwinden muss. Das einzige Problem, das wir hatten, war die Eskorte, die hinter uns fuhr. Ein Citroën oder ein Peugeot, in denen 2 Bullen saßen. Der Franzose war noch dazu so frech, dass er in den Kofferraum hinunterstieg, seinen Rucksack suchte und sich eine Lederjacke überzog. Ich gab ihm eine Telefonnummer, unter der er mich erreichen konnte, falls es Probleme gab. Ich schrieb sie ihm auf das Etikett seiner Jacke. Der Moment rückte näher und als wir uns Pusela näherten, kletterten wir in den Kofferraum. An der Tür hatten 3 Kerle nebeneinander Platz, also stellten der Franzose, Vasquez und ich uns hin. Der Franzose hielt den Verschlusshebel auf einer Seite fest, ich auf der anderen. Um sie zu öffnen, mussten wir nur gleichzeitig ziehen. Wir machten aus, dass wir die Klappe öffnen, sobald wir an einer Ampel halten. Da wir auf der linken Seite aussteigen mussten, falls die Eskorte direkt hinter dem Bus hielt, wäre es das Klügste an einer Ampel in der Stadt, dann könnten wir in Ruhe zu Fuß bis ganz nach vorne gehen, ohne von ihnen gesehen zu werden. Der Einzige, der uns sehen könnte, war der Fahrer, aber normalerweise war der zu beschäftigt damit, auf den Verkehr der Kreuzung zu achten. Mit dieser Idee beauftragten wir einen Kerl, der sich zu den Löchern im Fenster beugen sollte, um uns zu berichten, wo wir langfuhren. Da ich die Gegend um Laguna de Duero, durch die man in die Stadt fährt, perfekt kannte, fragte ich ihn, ob er einen See, eine Tankstelle, einen Fluss, Fabriken und solche Sachen sehe. So fand ich mich bestens zurecht. Wir blieben bereit. Der Kerl von oben sagte, dass wir unter einer Brücke hindurchfahren. Das war der Eingang zur Stadt. Direkt unter der Brücke war eine Ampel, an der Transporter hielt. Es war ein sehr schlechter Ort, um zu springen, da auf der einen Seite ein Gewerbegebiet war oder halt einfach große, menschenleere Straßen. Und auf der anderen Seite, hinter ein paar Häuserblocks, befand sich die Polizeiwache. Eine richtig miese Wache, die Kommandozentrale von Valladolid, die immer vollgeschissen mit Bullen ist. Ohne mich zu fragen, öffnete der Franzose die Tür und sagte: «Los, gehen wir!» Fest und zog ihn wieder nach drinnen, während ich ihm erklärte, dass es hier von Bullenschweinen nur so wimmelt. Mehr schlecht als recht konnte ich sie vom Springen abhalten. Aber jetzt konnten wir die Klappe nicht mehr schließen und musste sie festhalten. Ich schaute durch einen fingerbreiten Spalt heraus. Leider teilte die Straße, auf der wir fuhren, die Stadt in einer geraden Linie und die Geschwindigkeit verringerte sich nur an den 3 oder 4 Ampeln, die sie kreuzte. Und ihr wisst ja, dass man, wenn man auf einer Hauptstraße eine grüne Ampel erwischt, meistens eine grüne Welle hat, oder? Und der Hurensohn von einem Fahrer hatte den ganzen Weg über grüne Ampeln. Wir waren stinksauer. Es war so dunkel, dass wir unsere Gesichter nicht mehr sehen konnten, aber ich kann mir gut vorstellen, wie dumm wir alle ausgesehen haben müssen. Ich selbst mit Sicherheit, denn ich wusste, wir würden gleich wieder aus der Stadt draußen sein. Wir überquerten die Zoria-Promenade und fuhren über die Garcia-Morato-Brücke. Es blieben nur 2 Möglichkeiten, dass der Bus nach rechts auf die Straße nach Salamanca fährt, wo unsere Chance zu entkommen größer waren, war die eine und die andere, dass wir geradeaus über eine neue Umgehungsstraße nach Leon fuhren. Während ich weiterhin durch den Spalt spähte, um zu sehen, in welche Richtung wir fuhren, erteilte der Franzose einige Ratschläge, in welche Position man aus dem fahrenden Bus springen kann. Ihm zufolge war es das Beste, zusammengekauert in einer Fötusposition zu springen. «Der Typ spinnt!», schoss es mir durch den Kopf. Als wir letztendlich im Begriff waren, die Straße nach Salamanca zu nehmen, bog der Bus auf die Auffahrt zur Landstraße in Laguna de Duero und verringerte seine Geschwindigkeit beträchtlich. Wir fuhren um die 50 km/h und ohne nochmal darüber nachzudenken, schrie ich «Jetzt!». Wir rissen die Türe auf und sprangen. Ich kam mit den Füßen auf. Sobald ich den Boden spürte, floh ich. Ich rannte. Aus den Augenwinkeln konnte ich rechts von mir jemanden sehen, der auf dem Boden rollte. Zum Glück bog sich die Straße nach rechts und da wir auf der linken Seite sprangen, katapultierte uns der Bus quasi hinaus. Ansonsten wäre er über uns hinweggerauscht. Ich rannte entgegengesetzt zur Fahrtrichtung des Busses. Die Gegend, in der wir abgesprungen waren, war keine sehr gute. Es war ein vorstädtisches Wohnviertel mit vielen Gärten und Hallen. Sie war überschaubar, aber immerhin kannte ich sie. Die Eskorte kam auf mich zu und als ich zu rennen begann, musste ich über die Motorhaube springen, um nicht angefahren zu werden. Ich kam ins Straucheln. Der Fahrer lief mir hinterher. Nach ungefähr 150 Metern drehte ich mich um und sah, dass mir der Typ immer noch auf den Fersen war. Er war jung, um die 25 oder 26 und größer als ich. Wie der rannte, der Hurensohn! Ich blickte ein paar Mal zurück und bemerkte, dass er seine Waffe nicht bei sich trug. Wie ihr wisst, nehmen die Bullen auf langen Reisen für gewöhnlich ihre Pistolengurte ab und legen sie auf das Armaturenbrett, um es bequemer zu haben. Und als er da mit Höchstgeschwindigkeit losgelaufen ist, hat er ihn dort liegen gelassen. Also, der Bulle war mir immer noch auf den Fersen, als ich Schmerzen in meiner Brust spürte und ich nur noch schwer atmen konnte. Also schaltete ich mein Gehirn ein. Um nicht erschossen zu werden, läuft man immer zuerst dahin, wo Leute sind. Und ich lief wie bescheuert auf den Bürgersteig einer großen Straße zu. Aber als ich sah, dass der Bulle unbewaffnet war und ich kaum mehr Kraft hatte, bewegte ich mich in Richtung einer Umgebung, die normalerweise mehr oder weniger menschenleer ist. Unter Menschen lief ich Gefahr, dass irgendjemand auf mich springen oder ein Polizeiauto in der Szenerie auftauchen könnte. Also entschloss ich mich, ihn mir alleine zu schnappen, bevor ich komplett außer Atem wäre. Ich steuerte in Richtung des Flusses, hinter eine Sportanlage. Dort war ein Hof und niemand in Sicht. Ich wurde langsamer, tat so, als würde ich schlapp machen und der Bulle näherte sich. Als wir neben einem parkenden LKW waren, legte er seine Hand auf meine Schulter. Eine Sekunde lang konnte ich seinen triumphierenden Ausdruck sehen, als ob er mir «Hab ich dich!» sagen wollte. Ich blieb unmittelbar stehen und stieß mit all meiner Kraft meinen rechten Ellbogen zurück. Ich traf ihn in seiner Magengrube, sodass die Luft aus dem Schwein kam und in einem Schwall an meinem Ohr vorbeirauschte. Es machte Guasch, wie eine Rakete. Ich meine, mein Ellbogen kam fast wieder aus seinem Rücken heraus. Ich schlug ihm links und rechts ins Gesicht und er stürzte Reventacus Esparmacus. Als er fiel, fing er zu schreien an. «Hilfe, helf mir!» Ich sah zwei Typen aus den Lastern kommen. Es waren Bauarbeiter in Overalls. Sie waren zwischen 45 und 50. Der Bulle lag mit dem Gesicht zu Boden. Ich schlug ihm zweimal fest ins Genick und der Typ blieb auf dem Boden, wo er seine Beine streckte und krümmte, wie es Epileptiker tun, wenn sie einen Anfall haben. Die Arbeiter gingen einfach in den Laster zurück und schlossen die Tür. Ich lief schnell zum Fluss. Ich war so müde, dass ich nicht einmal mehr über eine Steinmauer, die mir bis zum Bauch reichte, springen konnte. Ich lehnte mich einfach drüber und ließ mich auf die andere Seite fallen. Ich rollte den kleinen Damm hinunter und kam auf dem kleinen Pfad, der entlang des Flusses verlief, wieder auf meine Beine. Sportliche Leute gingen hier joggen. Ich begann zu rennen. Ich meine, eher zu trotten. Ich konnte verdammt nochmal nicht mehr, aber ich musste mich unbedingt entfernen. Noch dazu war es sehr warm und ich trug einen Trainingsanzug mit Frottefutter, eine Daunenjacke für Alpinisten, darüber und Basketballschuhe. Ich war am Ersticken. Ich erreichte eine Brücke, die, glaube ich, Isabel la Cattolica hieß, unter der zwei Schuljungen um die 16 oder 17 einen Joint bauten. Ich beruhigte mich an ihrer Seite und sie begannen, mich von der Seite zu mustern. Ich quatschte sie an. Es ist heiß. Ja, heute ist ein schöner Tag. Hört euch das an. Ich war mit all den Klamotten hier laufen und jetzt koche ich. Bist du weit gerannt? Ich komme von der Division Azulbrücke. Scheiße, dann bist du weit gerannt. Zwischendrin reichte mir einer den Joint. Ich lehnte ab und ich erklärte ihm, dass ich normalerweise schon rauche, aber heute einen auf Sportler mache. Nachdem ich da ein bisschen mit ihnen gesessen bin, kam ich wieder zu Atem und ich fragte sie, wo man hier einen Taxistand finden kann. Sie sagten mir, dass es hier keinen gibt, aber dass viele Taxis die Brücke überquerten. Sie standen auf, um zu gehen, und ich schloss mich ihnen an, um auf der Brücke in der Menge verloren zu gehen. Genau in dem Moment, als ich auf die Straße kam, fuhr mir ein Taxi entgegen. Hört, wenn ihr gesehen hättet, wie ich mich ihm entgegengeworfen habe, würdet ihr euren Augen nicht trauen. Ich fuhr zum Plaza Mayor, wo ich in eine Bar ging. Ich trank ein Bier und erledigte einige Anrufe. Sie kamen in einem Auto, um mich abzuholen, brachten eine Sonnenbrille und eine Jacke in einer anderen Farbe mit. Sie brachten mich außer Gefahr in ein Haus, wo es was zu essen gab. Im Radio hörte ich, dass drei von uns entkommen konnten, Campillo, Vasquez und ich. Der Franzose wurde von dem anderen Bullen der Eskorte ungefähr 200 Meter vom Bus geschnappt. Der Typ hat wirklich Pech, nachdem er fast die ganze Arbeit allein gemacht hat. Später in der Nacht haben sie Campillo erwischt, als er durch ein Industriegebiet in einem Vorort herumstreifte. Ich weiß nicht, was er dort zu suchen hatte, aber höchstwahrscheinlich war er dort, weil er sich nicht auskannte. Vasquez stellte es klug an. Er verschwand in einem Viertel und bequatschte Leute, die ihn innerhalb von 2 Tagen aus der Stadt herausschafften. Es ist nicht einfach, Leute zu finden, die so handeln, nicht? Und ich verließ Valladolid in der darauffolgenden Nacht und die Bullen haben mich sogar in den Abwasserkanälen gesucht. Con sentimiento otra vez. Kiko Rodríguez. Con amor. Mala noche, recordarte enamorado de la persona equivocada, de alguien que robó tu corazón. Fui un tonto que se muere sin tus besos, esperando tu regreso, atrapado por tu seducción. Otra noche, otra luna sin tu vida, este loco no te olvida. Te buscaré, te atraparé, te lo juro, pagarás por mi amor. Te esperaré, tu corazón y el mío tienen algo pendiente los dos. Tú bien sabes que el hombre que se enamora es capaz de cualquier cosa, y yo doy la vida por tu amor. Fui un tonto que se muere sin tus besos, esperando tu regreso, atrapado por tu seducción. Otra noche, otra luna sin tu vida, este loco no te olvida. Te atraparé, te buscaré, te lo juro, pagarás por mi amor. Te esperaré, tu corazón y el mío tienen algo pendiente los dos. Pendiente los dos. Oye, bandida, te voy a castigar para que sepa que yo tengo los trucos. Recordarte enamorado de la persona equivocada y alguien que robó tu corazón. Fui un tonto que se muere sin tus besos, esperando tu regreso, atrapado por tu seducción. Otra noche, otra luna sin tu vida, este loco no te olvida. Te buscaré, te atraparé, algo pendiente los dos. Te atraparé, mi bandida. Radioausbruch, die Sendung für alle Gefangenen und ihre Freundinnen. Über die Situation der geflüchteten sudanesischen Jugendlichen in Griechenland haben wir bereits mehrfach berichtet. Nach wie vor aber dauert die grauenhafte Einsperrung und Bestrafung der Kriegsflüchtlinge an der Außengrenze Europas an. Auch diesen Monat zeigt der griechische Staat seine rassistische Fratze und seine Willfähigkeit, die europäische Abschottung gegen Menschen in akuter Not durchzusetzen. Wieder wurden Jugendliche, die versucht haben, dem Krieg zu entkommen, eingeknastet und isoliert. Wieder wurden jugendliche Flüchtlinge zu horrenden Freiheitsstrafen verurteilt, weil sie, um zu überleben, das Mittelmeer überquert haben. Bevor wir kurz auf die Details eingehen, müssen wir mal noch grundsätzlich etwas zu diesen Prozessen sagen. Der griechische Staat prozessiert im Auftrag des gesamten Europäischen Staatenbundes gegen die Geflüchteten. agiert als juristischer Arm der Hetzerbande von Frontex und demaskiert in all dieser himmelschreienden Ungerechtigkeit die sogenannte Humanität der westlichen Demokratien in den Gerichtssälen. Wer noch immer an die sogenannte westlichen Werte glaubt, dem empfehlen wir einen kurzen Blick auf die Geschehnisse in Griechenland. Anwaltliche Vertretung für die Angeklagten ist die Ausnahme und wenn, dann von AktivistInnen organisiert. Die Prozessdaten sind willkürlich, die Anhörungsdauer lächerlich kurz. Wir reden hier von maximal wenigen Minuten. Die Behandlung der Angeklagten entwürdigend. So gibt es zum Beispiel trotz tagelangem Warten in den Gerichtssälen auf die eigenen Anhörungsminuten weder zu trinken noch zu essen. Auch selbst Mitgebrachtes ist verboten. Meist werden die Anhörungen und auch die Urteile völlig zufällig mitten im Prozess auf unbestimmt verschoben und ohne Begründung vertagt und die Angeklagten ohne klare Ansage wieder in vorzeitige Haft geschickt, wo sie unter unmenschlichen Haftbedingungen der westlichen Justiz ausgeliefert sind und am Ende wurden viele der Angeklagten mit bis zu 10 Jahren Haft bestraft. Um es nochmals zu sagen, wer diese westlichen Werte verteidigt, verteidigt de facto die Unmenschlichkeit. Alleine im letzten Monat wurden Dutzende Menschen verurteilt. Und es ist eine bittere Tatsache, dass detaillierte Berichte über die Missetaten der griechischen und europäischen Justiz gegen Geflüchtete den Rahmen unserer Sendung sprengen würde. Stellvertretend für alle folgt ein kurzer Bericht über die Situation von Jean Kou. Der 19-jährige Jean Kou Dou-Thiem aus dem Sudan ist zusammen mit seiner Ehefrau vor dem Krieg im Sudan, wo die beiden bereits ihr neugeborenes Baby in der Hölle des Krieges verloren hatten, geflohen. Gemeinsam mit ihrer 7-jährigen Nichte flüchteten sie zu dritt von Libyen nach Griechenland in einem Gummiboot über das Mittelmeer im Mai 2024. Bei der Ankunft waren sowohl Jean Kous Frau wie auch seine Nichte bereits schwer krank und mussten direkt in den Spital. Die griechischen Behörden nahmen das Leid zum Anlass, bereits da, direkt nach der Ankunft, das erste Mal ihre Boshaftigkeit zu zeigen. Die Frau und das Kind wurden wohl versorgt, wurden dabei aber auf 2 sehr weit auseinanderliegende Spitäler aufgeteilt. Jean Kou entschied sich, beim Kind zu bleiben und betreute seine Nichte Tag und Nacht im Spital. Am darauffolgenden 6. Juni betraten bewaffnete Polizisten das Spital und verhafteten Jean Kou am Bett seiner Nichte. Der Vorwurf lautete Ermöglichung des illegalen Betretens griechischen Bodens für all jene Personen, die mit ihm zusammen auf dem Boot waren. Konkret werfen ihm die Hunde der Justiz vor, das Boot gesteuert zu haben. Dabei haben er und seine Frau Videobeweise, die das Gegenteil zeigen. Die Staatsschergen interessiert das aber, wenig überraschend, absolut nicht. Jean Kou sitzt seit dem 6. Juni 2024 in vorläufiger Haft im Avlona-Knast in Athen. Die komplette Kommunikation mit seiner Frau und seiner Nichte, die beide weiterhin noch in Pflege sind, wird ihm verweigert. Die Nichte wurde bereits unter Vorsorge gestellt, bei einer ihr wildfremden Person. Sein Prozess ist auf den Tag der Ersterscheinung dieser Sendung, dem 1. Dezember 2025, angesetzt. Ob und wie es für ihn weitergehen wird, wissen wir nicht. Wichtig ist hier aber noch eines zu sagen. Ob er das Boot nun gesteuert hat oder nicht, ist uns scheißegal und sollte absolut keine Rolle spielen. Irgendjemand muss die Boote steuern, um dem sicheren Tod zu entfliehen. Die Kriminalisierung dieser Akte zeigt uns, das einzig Legale, was ein flüchtender Mensch in den Augen Europas offensichtlich machen darf, ist elendig zu ersaufen. Wir wünschen Jean Kou und seiner Familie und natürlich auch all den anderen Eingekerkerten in Griechenland und überall die baldige Freiheit. Die Schicksale dieser Menschen zeigen nur einmal mehr, dass die Festung Europa zerstört gehört und wir werden nicht ruhen, bis das passiert. انا ابو الانسان الزفر العفر اللي يمتد قبالي شبر اللي بيعجبش كل حدا الله يهدي اللي اهتدى فهمتوا كيف وعي من عيني تنزف وتسريع على جبيني لو بعرف انك عم نشتري سمعتش لو خبرتي تنين الشعب العربي المغرف موضوع على جبيني نزل حرفي هل هذا ضخ جد ضخ تسلي بالطين بنلطخ مش طبيس هاد صوت قد صار وصوت امي هذا صوت صوت فعش يصبح في الجبل يحكي للبلد انه اليوم مصع على خمس الصبح انطخ يديك فيش غير نديك بالبلد عجبل جرزين جبل ارقاز جبل شغلين طلع بجواز انا لهديت مش الضريب اجل عربيد اجل يا اخوان اجيكوا بنص البلد معكو دخان وكل مين فيكو حريد احترد خد خد خد ونام امريكا عكم اعدم صدام حسين سحب اقسام حمي الدرب بس بسمحلوش ما تشرح ليش بلاش ما انام امريكا وخلفاء الشعب وبري كمان ووطن ووطن ووطن ووطن ووطن ووطن وبابا شنو الاخوان اللي خانوا شنو تقعدش تقولي ارخميدس لسه ليش هو مكانه تمو في كل كتاب ليش خاب تنسيطر صاح لك وحساب استنو تقعدش تعاند يا الخويف وقعد عالساكت يرحم وعي من عيني تنزل في تسغير على جابيني لو بعرف انك عملش تلو سمعتش لو خبرتي عشش بس عالدخان ما تسألنيش بعرفش كثير صدام حسين رجل غلبان عكم اعدام حمي الدرب العلقات في رصاصة جت في البرميل اسحب اقسام دول واعلام دول واعلام ما بسجل امريكا عمل ادمان بطلنا حشيش بس عالدخان ما تسألنيش بعرفش كثير صدام حسين رجل غلبان عكم اعدام حمي الدرب العلقات في رصاصة جت في البرميل اسحب اقسام دول واعلام دول واعلام استنى Seit dem 2. November befinden sich 6 in Großbritannien angekerkerte Aktivistinnen der britischen Palestine Action im Hungerstreik. Als Teil der sogenannten Filton 24 wurden sie vom britischen Staat unter Terrorvorwürfen gejagt und verhaftet und werden nach wie vor seit teilweise 1,5 Jahren unter unmenschlichen Bedingungen festgehalten. Aber kurz ein paar Schritte zurück. Palestine Action ist ein in Großbritannien gegründetes Netzwerk, die in Solidarität mit der palästinensischen Bevölkerung und gegen den faschistischen Staat Israel direkte Aktionen, Proteste und Blockaden organisiert. Der globale Westen ist bekanntlichermaßen Kriegstreiber und Profiteur gleichzeitig und mit dem Export von Waffen, aber auch mit Wissen und Erfahrungstransfer alleiniger Ermöglicher des unendlichen Leids, die der israelische Unrechtsstaat in Palästina verübt. Ganz vorne an der Spitze der Profiteure steht dabei die israelische Firma Elbit Systems, die vor allem in Europa, besonders in Großbritannien, aber auch in Deutschland und der Schweiz ihre Tötungsmaschinen herstellt. Unter anderem die an Perversität kaum zu überbietenden Drohnen, die von den israelischen Faschisten dazu benutzt werden, besonders Kinder zu töten, werden von den Hunden bei Elbit produziert. Natürlich, hoffentlich, wehren sich Menschen gegen diese Kriegsmaschinerie. Palestine Action auf jeden Fall trägt als loses Netzwerk ihren Teil dazu bei. So erfolgreich sogar, dass sich die britische Staatsmacht im Juli dieses Jahres dazu entschlossen hat, die gesamte Gruppierung als terroristische Vereinigung zu verbieten und jegliche Unterstützung mit drakonischen Strafen, das heißt bis zu 14 Jahren Knast, zu belegen. Wenig überraschend, dass die verlogenen Politikerinnen der westlichen Welt lieber den Protest gegen einen Genozid verfolgen, als die genozidären Hundesöhne selbst. Eine dieser Aktionen wird eben diesen Filton 24 zugeschrieben. Im August 2024 griffen mehrere Menschen die erst kürzlich gebaute Fabrik von Elbit in Bristol an. Nicht unironisch benutzten die Angreiferinnen dabei einen ehemaligen Gefangenentransporter der Bullen als Rambock und verschafften sich so Zugang zur ansonsten gut gesicherten Waffenfabrik. Im Inneren fingen die Aktivistinnen dann an, die Maschinen und Werkzeuge für die Herstellung der Killerdrohnen zu zerstören. Sogar fertiggestellte Drohnen sollen sie dabei unschädlich gemacht haben. Der Schaden belief sich laut unterschiedlichen Quellen auf zwischen 1 bis 2 Millionen Pfund, ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn man sich die Gewinne der europäischen und israelischen Waffenhersteller ansieht. Trotzdem entfesselte dieser Angriff eine kaum zuvor gesehene Raserei der britischen Repressionsbehörden. Es folgten 24 Verhaftungen durch schwerstbewaffnete Antiterroreinheiten, Knast ohne Anklage, Isolation, Folter und Missbrauch. Brechen konnten all diese Maßnahmen, die Überzeugung und Ideale der Widerstandskämpferinnen aber nicht. Im Gegenteil. Seit Anfang November befinden sich 6 der 24 Eingesperrten in einem Hungerstreik, etliche weitere Inhaftierte rund um die Welt. So sei hier nur zum Beispiel der italienische Anarchist und Langzeitgefangene Stecco erwähnt, beteiligen sich solidarisch an der Essensverweigerung. Die Forderungen der Streikenden sind dabei so einfach wie logisch und konsequent. Beendet die Zensur unserer Kommunikation, lasst uns sofort frei, das Recht auf ein faires Verfahren, lasst alle Terrorvorwürfe fallen und stoppt Elbit Systems. Während die westlichen Medien die billige Farce der sogenannten Waffenruhe wieder und wieder runterbeten, die faschistischen Kolonisateure des israelischen Staates aber ungeahndet weitermorden, während die ganze Welt mit offenen Augen die geplante Auslöschung des palästinensischen Volkes beobachtet, während Menschen verhungern, sterben, gefoltert, vergewaltigt und misshandelt werden, nur weil sie der rassistischen Hegemonie der Israelis im Wege stehen, während die Welt brennt, verteidigen die sogenannten Demokratien der westlichen Länder mit den Mündern voller Lügen die Unmenschlichkeit der kapitalistischen, imperialistischen Hölle. Wir fordern noch mehr als die vierten 24. Wir fordern das Ende der kapitalistischen Hegemonie. Wir fordern den Tod der westlichen Welt. Wir fordern das Ende der weißen Vorherrschaft auf dieser Welt und das Ende der sogenannten Zivilisation, die zu all den Schandtaten fähig ist und sich immer noch im Recht fühlt. Freiheit für das palästinensische Volk. Freiheit für die vierten 24. Freiheit für die Menschheit. Yo, see me, I'm walking, right, cause I don't run, fam. Make a film about me, find a proper fucking stunt, man. I'm Captain Wiz and I'm actually shoving dirt in a dustpan. I'm blowing it back in faces of wastemen who try and brush, man. I get a wheel in the club on a microphone. They didn't know I handle bars, it's a minor though. They offer me some gear, but I'm overtired. All this talk and make a bread, I wanna cycle home. Yo, I flabbergast that bread and my stamina can be coming in handy. Flipping a script, I'm doing a what I'm telling a story, doing a plan B. How the fuck on earth did we become so angry? A couple years ago, man was just reading a dandy. So how'd I go from reading a vino to beating up emos? Swimming in speedos to swinging in chinos. Mimicking heroes to zeros. From Zorro to Tarantino, we're living like weirdos. Guess the level of violence increases as the fear grows. But just can't spit on beats and spit an acapella. Don't think I won't rap a fella. Smack that nigga, make an Aki swell up, leaving black and yellow. I ain't talking Wiz Khalifa, this Wiz Kid of the beat. Are you a rancid dweller? Got the dank pip in my cellar. I'm the dank pip seller. Ting is smelling way too much. So wrap that in some cellar. Celebrate, can't man one tell a mate about this massive fella. On the beat and on the shoot, there ain't no Aki bit of fast. He's fed up, yo. In my raps, there's unlimited lyrics and syllables. Hitting my pinnacle isn't a miracle, it's kinda literal. Feeling a feeling that's minimal. Physical feeling is more of a spiritual. Hidden a visual, audible. Just a finish and a lyrically winning. That's why I be spitting again and again and again. Dripping the tip of the pen, hitting a spit for the limb. Deliberately stepping to me, nah, I be lyrically stepping to them. Yeah, they're leveling up, but I'm leveling better than them. Tell it to listen, and we should be stressing. And never adjusting, and never ever again, never ever again. Watch me, clock me, knock me, but don't stop me. I got blocks that watched and got knocked me properly. I got props from locks and chops, it's often got me. Gassed as a motherfucker, lost and cocky. Watch me, you can't tell me that I don't win. Got on the beat, I'm like a granddad, I go in. Unique, brother, yeah, I got my own thing. Unique, you're not unique with gold rings. I'm a young brother with a lot of heart. Been at it from the start, I can tell you're gonna chop. But how you gonna hold a man when older man ain't half the smart? Trying to control a man like Zola can in Upton Park. I'm holding more knowledge than a folder can. I'm focusing, you know I love my heart. Ain't no more holding grounds for ocean, man. Notice that I know my plan. T-Doc told me both the dope's a joke. You need to go for man, so ocean goes for man. I owe you, fam, owe you that. Came in the game with a whole new act. Invading the brain with a whole new rap. Late in his dating, your old crew's whack. I had to do that, had to man up. If you ain't got a boost to copy, then bad luck. If you ain't got a boost to copy, you fat fuck. If you ain't got a boost to copy, I'm that much. I got exquisite ability, mimicking vivid this imagery. The Ricky's stinging the kid to be killing this imagery. Wittity nitty, wanna be chilling with Viddy and Diddy and Cootie the kiddie, listening to Biggie. Funning the ciggy with Dizzy and Wizzy. Sucking a titty like giggity giggity. My ability caught in me flow. Bugsy, biggity, bobbity. Gotta be properly honest. It's property. Copping the hottest of property. Not a monopoly. Actual life in a comedy. Stopping them flopping is comedy. Honesty, quality. Optical oddities. Not in an odyssey. Can I match it? Even warn the wallaby. Ain't feeling the court. Don't follow G. People, we need to abort this policy. Horribly we'll caused this. Gotta be taking me. Feel like I'm warring constantly. Follow me, but I ain't even trying to be that type of guy. Ain't trying to be that type of brain. Trying to lead that type of life, you know. Like I ain't even trying to meet myself a wife. Ain't trying to meet myself no game. I'm trying to keep myself alright, you know. I feel the sudden rush of heat when I'm on stage. I don't compete with none you pagans. Cause it's peak to fuck with waste, man. My flow is sweet, I know the streets, they love to taste it. But I'm feeling undertakerish, putting niggas in graves and shit. So ask truth is, ask man are running shit. But the truth is, these other man are running quick. But if the shoe fits, wear it. And if it's me, see I'm running oh so quickly. So stick me at the top of the roster with Big B. Big B's got me feeling like twigs in the sandwich, I stick to the rap. No giving it back, flipping a packet of six. Ripping a stick down the mid, drinking a stick on my wrist. Drinking a piff on the stick on my wrist. Drinking a stick on the piff on the stick on the wrist. Twist it and get it lit, nigga, walk. Das war's für dieses Mal mit der 6. Ausgabe von Radio Ausbruch. Alle Infos zur Sendung findet ihr unter radioausbruch.noblogs.org. Bis zum nächsten Mal am 5. Januar auf Radio Rasa und dem 22. Januar auf Radio Stadtfilter. Fertig! It's a lovely area before you come here. Lovely! For the poor, pizza with a side of misery. Teacher said when I leave, no one here will miss me. Didn't know I was a sinner, but if they say so, well I must be. Big lips, white nose, God knows no one will trust me. Mum don't look like me, but thank God she still loved me. Neighbours called me nigger, told me go back to my own country. Said since we arrived, this place has got so ugly. But this is my fucking country, and it's never been fucking lovely. We did in a pyramid. Town. Have a drink and puff your chest out. Not a racist, you're just proud. Why should you be left out? The fairies get a march and the nignogs get a month. We've got the right to vote. I mean, what more could we want? Free to go where I like. If I look like I belong. If not, fuck off. Go on, boy, move along. Remember Stephen Lawrence? He too was free to roam. 18 years old at the bus stop. Murdered on his way home. We did in a pyramid. I was called nigger, I was about 7 or 8 years old. I was playing across the street and one of the older kids called me it. I went home for bath time a little later and asked my mum what it meant. My white mum, she told me it was a bad word. We did it.